Alles in Ordnung? Wie viele Finger halte ich für dein Gesicht? Blau, gelb und grün. Okay, ist gut. Stellen wir ihn hin.